Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. So wird es aussehen, wenn wir diese Sendung auf einem Planeten drehen würden, der 12 Lichtstunden von der Sonne entfernt ist. Einen Planeten, auf dem es so kalt ist, dass zum Beispiel ein Glas Wasser natürlich kein flüssiges Wasser enthielte, sondern Eis. Man wäre ziemlich einsam auf diesem Planeten. Denn man wäre möglicherweise der allerletzte, der da übrig geblieben ist. Das ist natürlich Quatsch. Denn auf diesem Planeten kann überhaupt nichts sein. Da kann überhaupt niemand leben. Einsam ist es um diesen Planeten. Kein Hauch, kein Strauch, kein Wind, kein Pfiff, nichts. Einsamkeit, heißt es, ist die Belästigung durch sich selbst. Und so deprimierend wollte ich diese Sendung eigentlich nicht anfangen. Aber es ist doch so geworden. Im Grunde genommen wird diese Sendung sehr positiv werden. Sie wird uns nämlich darauf hinweisen, wie dankbar und glücklich wir sein sollten, dass wir auf diesem fantastischen Planeten leben, auf dem wir leben. Ja? Ich gebe das Wasser hier mal ab und dann fangen wir mal an. Was ist Sedna? Sedna, das ist der Planet, um den es heute gehen soll. Sedna ist der 10. Planet im Sonnensystem und wir kennen ihn seit dem März 2004. Sedna. Fangen wir mal mit dem Namen an. Sedna. Ja, die anderen Planeten, die haben alle Namen, die uns zumindest aus der griechischen bzw. lateinischen Götterwelt bekannt sind. Jupiter, ja, Zeus. Ja, Jupiter ist ja der römische Name für Zeus. Venus, die Göttin der Liebe. Ja, Merkurius, die Erde. Ist auch eine Göttin sozusagen. Gaia. Sedna. Sedna ist eine Eskimo-Göttin. Und diese Göttin beherrscht die Meere. Und warum hat man sich eine Eskimo-Göttin ausgesucht? Naja, weil Sedna eben 12 Lichtstunden von der Sonne entfernt ist und die Oberflächentemperatur ist so bei, also an einem sonnigen Tag kann man schon sagen, ist sie so bei 240 Grad Celsius unter Null. Also richtig kalt. Sedna ist ein Eisbrocken. Ist ein Brocken, der, tja, wie soll man sagen, das ist eigentlich, wir wissen noch gar nicht, ob es ein richtiger, wirklicher Planet ist, weil er ist so klein. Also er hat 1800 Kilometer Radius, ist nicht wirklich groß und er ist offenbar völlig vereist. Er ist ein Eisbrocken. Und er hat eine Bahn, die ihn in 10.500 Jahren einmal um die Sonne herumführt. In 10.500 Jahren, das ist mal eine Jahreslänge. Ja? Stellen Sie sich mal vor, eine Legislaturperiode von 4 Sedna-Jahren, das wären also über 20.000 Jahre. Da geht überhaupt nichts. Da geht natürlich auch deswegen nichts, weil die Temperaturen so niedrig sind. Und warum sind die Temperaturen so niedrig? Nun, das ist ja kein Geheimnis, weil das Ding so weit von dem Stern entfernt ist, den wir Sonne nennen. Gehört Sedna überhaupt zum Sonnensystem, war die Frage. 12 Lichtstunden. Das ist 90 Mal so weit weg von der Sonne wie die Erde. Also der Pluto ist viel näher dran. Der ist nur 40 Mal so weit weg. Was ist Sedna? Wo kommt Sedna her? Und man hat also herausgefunden, Sedna hat eine außerordentlich elliptische Bahn, viel elliptischer als die Planeten sonst im Sonnensystem. Selbst Pluto hat eine vergleichsweise kreisförmige Bahn im Vergleich zu Sedna. Und Sedna wirft eine Reihe von Fragen auf, die unter anderem, das ist das Interessante an Sedna, an den Ursprung des Sonnensystems herangehen. Wie ist es eigentlich, wie ist die Sonne entstanden? Ist sie alleine entstanden oder ist sie in einem Sternhaufen entstanden? Das wird uns möglicherweise tatsächlich Sedna beantworten. Also Sedna hat eine elliptische Bahn, das können wir erstmal festhalten. Sedna ist sehr kalt, was geschenkt ist, weil sie so weit weg ist. Sedna ist 1800 Kilometer groß. Da werden Sie sich vielleicht jetzt schon mal fragen, wie können die das wissen? Also nur um mal die Größenverhältnisse zu klären. Wenn wir auf Sedna stünden, Sie erinnern sich, also dieses grüne Bildchen da eben von mir, wenn wir auf Sedna stünden, dann hat die Sonne am Himmel von Sedna, die ist so groß wie so ein Stecknadelkopf. Also wenn man so auf Armlänge so eine Stecknadel hinhält, dann kann man die Sonne mit verdecken. Und natürlich ist für uns Sedna, wenn wir durch ein Teleskop geguckt haben, Sedna ist auch nur ein Punkt. Wie kann man denn wissen, dass das 1800 Kilometer groß ist, das Ding? Ja, kann man doch gar nicht wissen, oder? Doch, kann man wissen. Und zwar durch ein Phänomen, das Sie auch alle kennen, nämlich durch thermische Strahlung. Wenn man die thermische Strahlung, das ist ja reflektierte Strahlung, ja, dann kann man also, man kriegt die reflektierte Strahlung von der Sonne einerseits und Sedna selber gibt aber aufgrund seiner Temperatur, minus 240 Grad Celsius, auch noch thermische Strahlung ab. Die unterscheidet sich natürlich von der Strahlung, die die Sonne zu ihr schickt, das ist die reflektierte Strahlung. Von der thermischen Strahlung, von der Intensität der thermischen Strahlung lässt sich nun ausrechnen, wie groß Sedna ist. Also wenn man eine gewisse Intensität misst, weiß man, der Körper, der das abstrahlt bei dieser Temperatur, der muss die und die Größe haben. Das ist, das wissen Sie natürlich, ein Streichholz ist genauso heiß wie ein Lagerfeuer. Trotzdem ist ein Lagerfeuer, wärmt ja ein Streichholz nicht. Ne? Daran merkt man schon den Unterschied. Ne? Also wenn man einen großen Körper hat, obwohl er die gleiche Temperatur hat, kommen ja mehr Wellen an, als wenn man einen kleinen hat. Also damit haben wir schon mal erklärt, Radius, Ausdehnung, das was dasselbe ist, wir wissen die Bahn. Wir wissen eigentlich schon fast alles über Sedna. Wir wissen nur eines nicht. Woher kommt dieses Teil? Und da muss man ein bisschen weiter weggehen. Die Vermutung war immer, dass das Sonnensystem von einer Wolke umgeben ist, und zwar aus Eiskometen. In einem Abstand von ungefähr 2 Lichtjahren, die sogenannte Oortsche Wolke. Nun, die Oortsche Wolke ist direkt nie beobachtet worden, aber durch eindringende Kometen, die offenbar aus dieser Oortschen Wolke kommen, gab es immer wieder Hinweise darauf, dass es da draußen in einem Abstand von 2 Lichtjahren ein Reservoir geben muss, was für diese Eiskometen zuständig ist. Die kamen rein, sind häufig in die Sonne hineingeplumpst direkt, andere sind auf Hyperbelbahnen schon wieder aus dem Sonnensystem rausgeflogen. Nee, ich rede jetzt nicht über diese langperiodischen Kometen, wie zum Beispiel den Halley. Der hat ja eine geschlossene Bahn, sondern ich rede von den Kometen, die eben mal kurz reinkommen, einen Schweif entwickeln und dann wieder verschwinden. Das muss also von irgendwo da draußen kommen. Und so war die Oortsche Wolke eine ganze Weile eine Hypothese. Und Sedna macht die aber stärker, diese Hypothese. Allerdings, wenn Sie sich noch erinnern, am Anfang der Sendung habe ich es ja gesagt, 12 Lichtstunden. Das ist ja schon ganz schön weit weg, aber 2 Lichtjahre ist noch viel weiter weg. Wieso soll denn Sedna, das also 12 Lichtstunden von der Sonne entfernt ist, nun aus einer Wolke kommen, die 2 Lichtjahre groß ist? Nun, ich muss es vielleicht so sagen, die entscheidende Kraft, die hier zum Tragen kommt, wie fast immer im Universum, ist die Gravitation. Und vor allen Dingen die Gravitation von vorbeifliegenden Sternen. Denn dass diese Kometen aus der Oortschen Wolke ins Sonnensystem eindringen, wird möglicherweise damit zusammenhängen, dass andere Himmelskörper, die durchaus ein paar Lichtjahre von uns entfernt sein können, aber an dieser Oortschen Wolke vorbeifliegen, denn bis zu Alpha Centauri sind es ja nur ungefähr 4 Lichtjahre, das ist also gerade mal doppelt so weit, wie die Ausdehnung der Oortschen Wolke. Und durch diese vorbeifliegenden Massen werden Teilchen, also in dem Fall dann die Kometen, aus der Oortschen Wolke rausgelöst und werden aus ihren stabilen Bahnen gestört und fliegen dann ins Innere des Sonnensystems. Sedna hat eine geschlossene Bahn, 10.500 Jahre braucht sie, ist aber nur 12 Lichtstunden entfernt. Was da passiert? Nun, es kann beides passieren. Der Vorbeiflug eines schweren Körpers am Sonnensystem kann einerseits dazu führen, dass Teilchen in das Sonnensystem reingeschossen werden. Es kann aber auch passieren, dass Teilchen aus dem Sonnensystem heraus beschleunigt werden, einfach aufgrund der Schwerkraft, die dieser vorbeifliegende Körper hat. Und so ist momentan die Standardfolklore über Sedna folgende. Sedna war eigentlich auf dem Weg raus aus dem Sonnensystem, ist aber dann abgebremst worden, dadurch, dass ein anderer Körper ihr die Richtung sozusagen vorgegeben hat, wie sie sich zu bewegen hat. Und daraufhin ist dieser neue, in Anführungsstrichen, Planet auf eine geschlossene Bahn gekommen. Das würde aber bedeuten, wenn das so gewesen wäre, dass dieser Eindringling, nämlich dieser andere Himmelskörper, sehr viel tiefer ins Sonnensystem eingedrungen ist, als man das bis jetzt gedacht hat. Denn bis dato dachte man immer nur, Sterne in den Frühphasen des Sonnensystems zum Beispiel sind so innerhalb dieser Kugel der Oortschen Wolke vorbeigeflogen. Ja? Klar? Sedna allerdings ist 12 Lichtstunden. Das heißt, wir hätten einen Vorbeigang eines anderen Sterns gehabt, der sehr, sehr viel näher an der Sonne war, als das, was wir bis heute gedacht haben. Und das führt dann auf die Hypothese, wie ist eigentlich das Sonnensystem entstanden? Wir wissen aus vielen, vielen Beobachtungen, dass der Otto-Normalverbraucher unter den Sternen im Allgemeinen in einem Mehrfachsystem entsteht. Also wenn so eine Gaswolke kollabiert, dann entsteht eben nicht nur ein Stern, sondern es entstehen sehr viele Sterne. Und vor allen Dingen aufgrund des Drehimpulses, also der Rotationsenergie, entstehen im Allgemeinen immer verschiedene Klumpen, die umeinander drehen, die um einen gemeinsamen Schwerpunkt drehen. Da gibt es jede Menge Doppelsysteme, also Doppelsterne. Es gibt jede Menge Drei- und Vierfachsysteme und so weiter. Ja? Also in manchen Wolken ist die Vermutung, dass bis zu 85% aller neu entstandenen Sterne in Mehrfachsystemen sind. Nun ist natürlich ein Mehrfachsystem ein Problem, wenn man Planeten um einen Stern herum bauen will. Denn Sie können sich leicht vorstellen, dass dadurch, dass Sterne umeinander kreisen, das Schwerkraftfeld natürlich ständig gestört wird und jede Entstehung von Planeten in solchen Mehrfachsystemen fast unmöglich ist, wenn überhaupt. Nun haben wir ja aber um die Sonne herum dieses wunderbare, herrliche Sonnensystem, wo unser Planet, ja, dankenswerterweise kann man ja sagen, also an dritter Stelle in günstigem Abstand zur Sonne steht. Wie kommt dann sowas zustande? Nun, es muss so gewesen sein. Sedna teilt uns mit. Es gab also früher solche Stern-Stern-Wechselwirkungen auf Distanzen von einigen Lichtstunden. Ja. Das wird dazu geführt haben, dass einerseits Sedna eben tatsächlich auf einer elliptischen Bahn eingefangen worden ist, andererseits aber möglicherweise aus dem Sonnensystem sehr, sehr viele Planetoide, also Felsklumpen, die mal Planeten werden wollten, ja, rausgeschleudert worden sind, was ganz günstig ist, weil auf diese Art und Weise eben es nicht mehr zu weiteren Zusammenstößen gekommen ist und die Planeten, die dann sich schon entstanden waren, die blieben auf ihren kreisrunden, mehr oder weniger kreisrunden Bahnen. Und möglicherweise ist durch diese Wechselwirkung zwischen den beiden Sternen hat sich ein Mehrfachsystem, so es sich denn am Anfang gebildet haben sollte, sofort wieder aufgelöst und die Sonne ist als Einzelstern übrig geblieben. Wir haben keinen Stern in unserer Nähe jetzt, der also eine nennenswerte Störung der Bahnen von Planeten verursacht. Die Sterne sind, also der nächste ist ja 4 Lichtjahre weg, der ist ja ewig weit weg, das ist auch gut so. Ich meine, ich sage ja immer wieder, man soll sich nicht darüber wundern, dass die Katze da die Löcher im Fell hat, wo sie ihre Augen hat. Also das heißt, wir können ja nur auf diesem Planeten existieren, weil die Bedingungen so phänomenal sind. Nicht? Und das ist ja offenbar so. Hm? Also es musste am Anfang, falls die Sonne in einem solchen Stern, ja in so einem Sternenschwarm entstanden ist, muss es relativ schnell zur Auflösung eines Mehrfachsystems gekommen sein. Jetzt zeigt sich durch Sedna, dass es tatsächlich solche Stern-Stern-Wechselwirkungen am Anfang gegeben hat, was unsere Sonne auf der einen Seite, so wie wir sie heute erleben, als einen Himmelskörper, der diese kreisrunden Planetenbahnen um sich herum geschart hat, als etwas Besonderes darstellt. In den Frühphasen aber war die Sonne wahrscheinlich gar nichts Besonderes, sondern die war einfach einer unter vielen Sternen und sie ist schlichtweg übrig geblieben. Ja? Die anderen sind dann einfach weggeflogen. Das passiert, weil wenn Sterne also in ihrem Schwerkraftfeld aneinander vorbeifliegen, dann werden Sterne beschleunigt. Und auf diese Art und Weise hat sich das System, in dem wir heute leben, langsam herausgebildet. Das war wahrscheinlich ein ganz normales Mehrfachsystem, möglicherweise 2 oder 3 Sterne, die umeinander gekreist sind. Der eine wurde beschleunigt, dabei ist Sedna eingefangen worden, der andere hat das System verlassen. Und auf diese Art und Weise ist das Sonnensystem übrig geblieben. Und wir sind hier. Toll. Ich meine, es gibt eine ganze Reihe von dynamischen Rechnungen, die zeigen, also von Rechnungen der Dynamik von schweren Körpern, die einfach zeigen, dass das, was heutzutage im Sonnensystem zu beobachten ist, eine Ansammlung von Gewinnern ist. Wenn man etwas wegnimmt, wenn man heutzutage aus der Massenverteilung der Planeten etwas wegnimmt, dann ändern sich die Bahnen aller anderen Planeten schlagartig. Also selbst Erde und Mond, und die sind ja relativ leicht im Vergleich zu dem schweren Jupiter. Jupiter ist ja doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. Wenn man im Computermodell, nur im Computermodell, keine Angst, wenn man die also dann mal so rausnimmt, Erde und Mond, dann dauert es nicht lange und der Merkur im Innern, ja, hat eine derartige elliptische Bahn, dass er entweder in die Sonne reinfällt oder mit der Venus zusammenstößt oder das Sonnensystem verlässt. Also insofern können wir wirklich ganz glücklich sein, auf was für einem wunderbaren Planeten an der richtigen Position wir existieren können. Und das sagt uns ein Planet, oder ein Planetchen, der nach einer Eskimo-Göttin benannt ist, bei einer Temperatur von minus 240 Grad sein Dasein fristet und immer 12 Stunden darauf warten muss, dass wieder Sonnenlicht zu ihm kommt. In diesem Sinne.